Abschnitt 27 von Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 30. Kapitel: Der Sklavenspeicher. Ein Sklavenspeicher. Vielleicht beschwören sich meine Leser schreckliche Vorstellungen von einem solchen Orte herauf. Sie stellen sich darunter eine stinkende, finstere Höhle, einen schrecklichen Tartarus in formis ingens cui lumen ademptum vor. Aber nein, heutzutage haben die Menschen die Kunst gelernt, mit Bildung und Anstand zu sündigen, so daß die Augen und Empfindungen achtbarer Gesellschaft nicht verletzt werden. Menschenware steht hoch im Kurs und wird daher gut gefüttert, sorgfältig reingehalten und rücksichtsvoll gepflegt, damit sie wohlbehäbig und kräftig und von Gesundheit glänzend zum Verkauf komme. Ein Sklavenspeicher in New Orleans ist ein Haus, das von außen vielen anderen reinlich gehaltenen nicht sehr unähnlich sieht, und wo man jeden Tag unter einer Art Schuppen vor der Tür Reihen von Männern und Weibern stehen sehen kann, welche der Ware, die drinnen verkauft wird, als Schild dienen. Dann fordert man dich höflich auf, hineinzutreten und dir die Ware anzusehen, und du findest einen reichlichen Vorrat von Gatten und Gattinnen, von Brüdern, Schwestern, Vätern, Müttern und kleinen Kindern, die einzeln oder in Partien nach dem Belieben des Käufers zu verkaufen sind, und dieselbe unsterbliche Seele, die der Sohn Gottes einst mit Blut und Qual kaufte, als die Erde erzitterte und Felsen sich spalteten und die Gräber sich auftaten, kann verkauft, vermietet, verpfändet oder für Kolonial- und Manufakturwaren vertauscht werden, wie es die Handelskonjunktur oder die Laune des Käufers verlangt. Ein oder zwei Tage nach der Unterredung zwischen Marie und Miss Ophelia wurden Tom, Adolf und ungefähr ein Halbdutzend andere von den Negern St. Clairs der zärtlichen Obhut Mr. Skeggs übergeben, des Eigentümers eines Sklavenspeichers, um den Tag darauf versteigert zu werden. Tom hatte einen ziemlich anständigen Koffer von Kleidern bei sich, wie die meisten seiner Kameraden. Man brachte sie für die Nacht in einem langen Saale unter, wo viele andere Neger von jedem Alter, jeder Größe und jeder Farbenschattierung versammelt waren und aus deren Mitte brüllendes Gelächter und gedankenlose Lust erschallten. »Aha, so ist's recht, immer munter, Bursche, immer munter«, sagte Mr. Skeggs, der Aufseher. »Meine Leute sind immer so lustig. Schön, schön, Sambo«, sagte er beifällig zu einem wohlbeleibten Neger, der den andern niedrige Hanswurstiaden vormachte, welche das laute Gelächter verursachten. Wie sich leicht denken lässt, war Tom nicht in der Laune, an dieser Unterhaltung teilzunehmen, und er setzte daher seinen Koffer so weit als möglich von der lärmenden Gruppe hin, nahm darauf Platz und lehnte das Gesicht gegen die Wand. Die Händler mit Menschenware geben sich gewissenhaft und systematisch Mühe, sie in einer lärmenden Heiterkeit zu erhalten, um dadurch alles Nachdenken zu ersticken und sie gegen ihre Lage unempfindlich zu machen. Das ganze Abrichtungssystem, nach welchem man den Neger von dem Augenblick an, wo er auf dem nördlichen Markte verkauft wird, bis zu seiner Ankunft im Süden behandelt, zielt darauf hinaus, sein Gefühl zu verhärten, ihn gedankenlos zu machen und zu vertieren. Der Sklavenhändler sammelt seinen Transport in Virginien oder Kentucky und treibt ihn nach einem passend gelegenen, gesunden Orte, oft einen Badeort, um ihn zu mästen. Dort werden alle täglich reichlich gefüttert, und weil manche leicht schwermütig werden, so wird ihnen gewöhnlich beständig auf der Violine vorgespielt, und sie müssen täglich tanzen. Und wer nicht lustig ist, in wessen Seele Gedanken an Frau oder Kind oder Familie zu stark sind, um ihm zu erlauben, heiter zu sein, der gilt für einen verstockten und gefährlichen Menschen und muß alle Misshandlungen erdulden, welche die Bosheit eines gänzlich unverantwortlichen und verstockten Menschen ersinnen kann. Munter, gewandt und von heiterem Aussehen zu sein, vorzüglich vor Zuschauern, das wird ihnen beständig eingeprägt, teils durch die Hoffnung, dadurch einen guten Herrn zu erlangen, teils durch die Furcht vor den Misshandlungen, mit denen sich der Sklavenhändler für den Ausfall von Gewinn rächt, wenn sie unverkauft bleiben. »Was macht der Nigger hier?« sagte Sambo und trat zu Tom heran, als Mr. Skeggs den Saal verlassen hatte. Sambo war ein kohlschwarzer Neger, sehr groß und stark, sehr lebhaft, von geläufiger Zunge und ein Meister in Hanswurstiaden und Gesichterschneiden. »Was tust du hier?« sagte Sambo und stieß Tom freundschaftlich in die Seite. »Denkst wohl gar nach, hä?« »Ich soll morgen mit versteigert werden«, sagte Tom ruhig. »Versteigert werden? Haha, Jungs, ist das nicht ein Spaß? Ich wollt's ging mir auch so. Sage euch, wie ich sie zu lachen machen wollte. Aber was ist das? Die ganze Partie kommt wohl morgen dran«, sagte Sambo und legte seine Hand ungeniert auf Adolfs Schulter. »Bitte lasst mich in Frieden«, sagte Adolf stolz und richtete sich mit größtem Widerwillen gerade in die Höhe. »Seht nur mal her, ihr Burschen, das ist einer von den weißen Niggern, von der milchweißen Sorte und parfümiert«, sagte er, indem er zu Adolf herantrat und ihn anroch. »Oh Gott, der passte gut für einen Tabaksladen, Sie könnten ihn zum Parfümieren des Schnupftabaks gebrauchen. Gott, er würde für einen ganzen Laden allein ausreichen, haha!« »Bleibt mir vom Leibe, sag ich euch«, sagte Adolf voller Wut. »Oh Gott, wie eklig wir sind, wir weißen Nigger, seht uns mal an«, und Sambo karikierte auf groteske Weise Adolfs Benehmen. »Das nenne ich mir Feinheit und Grazie, wir sind in einer guten Familie gewesen, sollte ich meinen.« »Ja«, sagte Adolf, »ich hatte einen Herrn, der euch alle als alten Plunder hätte kaufen können.« »Hui, was wir für Gentlemen sind«, sagte Sambo. »Ich gehöre der Familie St. Clair«, sagte Adolf mit Stolz. »Ei, was ihr nicht sagt. Ich will des Henkers sein, wenn sie nicht froh sind, euch los zu sein. Ich vermute, ihr kommt mit einer Partie zersprungener Teekannen und ähnlicher Sachen zur Auktion«, sagte Sambo mit höhnischem Lachen. Von diesem Hohne zur höchsten Wut gereizt, stürzte Adolf fluchend und rechts und links um sich schlagend auf Sambo los. Die übrigen lachten und brüllten, und der Aufruhr brachte den Aufseher an die Tür. »Was gibt's da, ihr Burschen? Ruhe, Ruhe«, sagte er und schwang eine große Peitsche. Alle entflohen nach verschiedenen Richtungen, mit Ausnahme Sambos, der im Vertrauen auf die Gunst, in welcher er als privilegierter Spaßvogel bei dem Aufseher stand, seinen Platz behauptete und sich mit drolligem Grinsen duckte, so oft jener nach ihm schlug. »Ach, Master, wir sind's nicht, wir sind ganz gesetzt, das sind die neuen Leute, das sind die Ärgsten, lassen uns gar nicht in Ruhe.« Der Aufseher wandte sich nun gegen Tom und Adolf, teilte, ohne weiter zu fragen, ein paar Püffe und Hiebe unter sie aus, ließ den allgemeinen Befehl für alle zurück, sich gut aufzuführen und sich schlafen zu legen, und verließ den Saal wieder. Während dieser Auftritt im Schlafsaal der Männer stattfindet, wird es vielleicht für den Leser von Interesse sein, einen Blick in das den Frauen zugewiesene Zimmer zu werfen. In verschiedenen Stellungen sieht er auf dem Fußboden zahllose schlafende Gestalten von jeder Farbenschattierung ausgestreckt, vom reinsten Schwarz bis zu Weiß und von allen Altersklassen, von der Kindheit bis zum Greisenalter. Hier ist ein hübsches, frisches Mädchen von 10 Jahren, deren Mutter gestern verkauft wurde und die sich heute Nacht in Schlaf weinte, wo es niemand sah. Hier sitzt eine abgenutzte alte Negerin, deren dünne Arme und harte Hände von mühseliger Arbeit zeugen und die morgen als Ausschussartikel um jeden Preis verkauft werden soll, und ungefähr 40 oder 50 andere, den Kopf in die Decken oder Kleidungsstücke gehüllt, liegen rings in der Runde. Aber in einer Ecke, abgesondert von den übrigen, sitzen 2 Frauen von ungewöhnlich anziehendem Äußern. Die eine derselben ist eine anständig gekleidete Mulattin von 40 bis 50 Jahren, mit sanften Augen und einer freundlichen und angenehmen Physiognomie. Auf dem Kopfe hat sie einen hohen Turban aus einem hellroten Madras-Taschentuch von bester Qualität, und ihr Anzug ist gut gemacht und von gutem Stoff, ein Beweis, dass eine sorgliche Hand sie gekleidet hat. Dicht an sie drängt sich ein Mädchen von 15 Jahren, ihre Tochter. Sie ist eine Quadrone, wie ihre weiße Gesichtsfarbe verrät, obgleich ihre Ähnlichkeit mit der Mutter nicht zu verkennen ist. Sie hat dasselbe sanfte, dunkle Auge mit längeren Wimpern, und ihr lockiges Haar ist von schön brauner Farbe. Ihre Kleidung ist ebenfalls sehr sauber und hübsch, und ihre weißen, feinen Hände verraten wenig Bekanntschaft mit harter Arbeit. Diese beiden sollen morgen in einer Partie mit den Leuten St. Clairs verkauft werden, und der Herr, dem sie gehören und dem das durch ihren Verkauf gelöste Geld zugeschickt werden soll, ist ein Mitglied einer christlichen Gemeinde in New York. Er wird das Geld in Empfang nehmen und dann zum Sakrament seines und ihres Herrn gehen und nicht weiter daran denken. Diese beiden, welche wir Susan und Emmeline nennen wollen, hatten die persönliche Bedienung bei einer liebenswürdigen, frommen Dame in New Orleans gehabt, welche sie sorgfältig und religiös unterrichtet und erzogen hatte. Sie hatte ihnen Lesen und Schreiben gelehrt und sie in den Wahrheiten der Religion unterrichten lassen, und ihr Los war so glücklich gewesen, als es in ihrer Lage nur sein konnte. Aber der einzige Sohn ihrer Beschützerin hatte das Vermögen, derselben zu verwalten. Durch seinen Leichtsinn und seine Ausschweifungen ließ er es verschulden und verlierte zuletzt. Einer der Hauptgläubiger war die angesehene Firma B. & Co. in New York. B. & Co. schrieben an ihren Advokaten in New Orleans, welcher Beschlag auf das Realeigentum legte, von dem diese beiden Stück Menschenware und eine Partie Plantagenarbeiter den wertvollsten Teil bildeten, und berichtete von seinem Schritte nach New York. Da Bruder B., wie wir bereits sagten, ein guter Christ und Bewohner eines freien Staates war, so fühlte er einige Skrupel über die Sache. Er mochte nicht mit Sklaven und Menschenseelen handeln, natürlich nicht. Aber dann handelte es sich um so ein $30,000, und das war doch ein wenig zu viel Geld für ein Prinzip. Und so schrieb Bruder B. nach langem Überlegen und Beratschlagen mit solchen Leuten, von denen er einen für seine Lage passenden Rat erwarten konnte, an seinen Advokaten, er möge das Geschäft in der ihm am geeignetsten scheinenden Weise abmachen und den Erlös remittieren. Am Tage nach der Ankunft des Briefes in New Orleans wurden Susan und Emmeline als Schuldpfand in Beschlag genommen und nach dem Depot geschickt, wo am nächsten Morgen eine allgemeine Auktion stattfinden sollte. Und wenn wir die beiden auch nur ungewiss in dem Mondschimmer sehen, der sich durch das vergitterte Fenster stiehlt, so können wir ihrem Gespräch zuhören. Beide weinen aber im Stillen, damit es die andere nicht höre. »Mutter, leg deinen Kopf auf meinen Schoß und sieh, ob du nicht ein Weilchen schlafen kannst«, sagte das Mädchen und versuchte ruhig zu erscheinen. »Ich kann es nicht dahin bringen zu schlafen, Em. Ich kann nicht. Es ist vielleicht die letzte Nacht, wo wir beisammen sind. Ach, Mutter, sprich nicht so. Vielleicht werden wir miteinander verkauft, wer weiß.« »Wenn es sich um jemand anders handelte, würde ich wohl auch so sprechen, Emmeline«, sagte die Mutter, »aber ich fürchte so sehr, dich zu verlieren, dass ich nichts als die Gefahr sehe.« »Warum, Mutter? Der Mann sagte, wir hätten beide ein gutes Aussehen und würden uns gut verkaufen.« Susan hatte des Mannes Blicke und Worte nicht vergessen. Mit banger Angst dachte sie daran, wie er Emmelines Hände besehen und ihr lockiges Haar emporgehoben und sie eine Ware von prima Qualität genannt hatte. Susan war eine Christin und im täglichen Lesen der Bibel auferzogen und war ebenso entsetzt, ihre Tochter einem Leben der Schande gewidmet zu sehen als jede andere christliche Mutter. Aber sie hatte keine Hoffnung, keinen Schutz. »Mutter, ich glaube, wir würden uns vortrefflich befinden, wenn du eine Stelle als Köchin erhieltest und ich als Kammermädchen oder Näherin. Beide in einer Familie, das gelingt uns gewiss. Wir wollen nur so munter und frisch als möglich aussehen und alles sagen, was wir können, und vielleicht gelingt es uns«, sagte Emmeline. »Ich rate dir, dir morgen früh das Haar ganz zurückzukämmen«, sagte Susan. »Wozu, Mutter? Das steht mir gar nicht gut.« »Ja, aber du wirst dich auf diese Weise besser verkaufen.« »Ich sehe nicht ein, warum«, sagte das Kind. »Achtbare Familien werden dich eher kaufen, wenn du anständig und gewöhnlich aussiehst, als wenn du dich bemühst, schön auszusehen. Ich kenne ihre Weise besser als du«, sagte Susan. »Nun, dann will ich es tun, Mutter.« »Und Emmeline, wenn wir morgen früh auf immer voneinander getrennt werden sollten, wenn ich auf irgendeine Plantage verkauft werde und du auf eine andere, so gedenke stets daran, wie du erzogen worden bist und was dir Mrs. alles gesagt hat. Nimm deine Bibel mit und dein Gesangbuch, und wenn du dem Herrn getreu bist, wird er auch dir treu bleiben.« So spricht die Arme in bitterm Leide, denn sie weiß, dass morgen jeder noch so schlechte und rohe, noch so gott- und erbarmungslose Mann, wenn er nur Geld genug hat, ihre Tochter Leib und Seele sein eigen nennen kann. Und wie soll dann das Kind getreu bleiben? Sie denkt an alles das, wie sie ihre Tochter in den Armen hält und wünscht, dass sie nicht so schön und reizend wäre. Es erscheint ihr fast als eine Erschwerung ihres Kummers, wenn sie bedenkt, wie rein und fromm und wie sehr über ihren gewöhnlichen Stand sie erzogen worden ist. Aber sie hat keine andere Hilfe als das Gebet, und manches solche Gebet ist hinaufgestiegen zu Gott aus diesen schmucken, reinlich eingerichteten, respektablen Sklavengefängnissen, Gebete, welche Gott nicht vergessen hat, wie der einst ein Tag zeigen wird. Denn es steht geschrieben, aber ich sage euch, wer da ärgert dieser geringsten einen, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er ersäufet werde im Meere, da es am tiefsten ist. Der sanfte, ernste, stille Mondschein blickte herein und zeichnete die Streifen von den vergitterten Fenstern auf die schlummernden, daliegenden Gestalten ab. Die Mutter und die Tochter singen ein fantastisch-melancholisches Lied zusammen, das man bei den Sklaven häufig als Grabgesang hört. »Ach, wo weilt Mary trauernd, ach, wo weilt Mary trauernd im lieben Paradies? Sie ist tot zum Himmel gegangen, sie ist tot zum Himmel gegangen ins liebe Paradies.« Diese Worte, welche Stimmen von einer eigentümlichen, melancholischen Lieblichkeit nach einer Melodie singen, die wie das Seufzen irdischer Verzweiflung nach himmlischer Hoffnung klingt, schweben mit pathetischer Harmonie durch die dunklen Gefängnisräume, wie Vers nach Vers ertönt. »Ach, wo sind Paul und Silas? Ach, wo sind Paul und Silas im lieben Paradies? Sie sind tot zum Himmel gegangen, sie sind tot zum Himmel gegangen ins liebe Paradies.« Singt nur, ihr Armen, die Nacht ist kurz und der Morgen wird euch auf ewig trennen. Aber jetzt ist es Morgen und alles regt sich und der würdige Mr. Skeggs ist geschäftig und munter, denn eine Partie Ware ist zurecht zu machen. Es wird gar scharf auf die Toilette Achtung gegeben. Jeder Einzelne wird ermahnt, ein so freundliches Gesicht als möglich zu machen und munter zu sein, und jetzt werden alle zu einer letzten Besichtigung im Kreise aufgestellt, bevor sie nach der Börse in Bewegung gesetzt werden. Mr. Skeggs mit dem Palmenhut auf dem Kopfe und der Zigarre im Munde geht im Kreise herum, um an seine Ware die letzte Hand zu legen. »Was ist das?« sagte er, indem er vor Susan und Emmeline stehen blieb. »Wo sind deine Locken, Mädchen?« Das Mädchen blickte schüchtern ihre Mutter an, die mit der geschmeidigen Demut ihrer Klasse zur Antwort gab. »Ich hieß ihr vorige Nacht, sich das Haar glatt und hübsch zurückzustreichen und sich es nicht so in Locken ums Gesicht fliegen zu lassen. Es sieht so anständiger aus.« »Dummes Zeug«, sagte der Mann barsch und wendete sich an das Mädchen. »Jetzt gehst du und machst dir deine Locken ordentlich und hübsch«, setzte er hinzu und schwippte drohend mit dem spanischen Rohr, das er in der Hand hielt, »und sei hübsch bald wieder da, und du hilfst ihr«, befahl er noch der Mutter. »Diese Locken können $100 Unterschied in ihrem Preise machen.« Unter einem prächtigen Kuppelgewölbe bewegten sich Menschen aller Nationen auf dem marmornen Fußboden hin und her. Auf allen Seiten des kreisrunden Umgangs befanden sich kleine Bühnen oder Stände für Redner und Auktionatoren. Zwei derselben, die einander gegenüberstanden, waren jetzt von glänzenden und talentvollen Herren besetzt, die in untermischtem Englisch-Französisch voll Begeisterung die Gebote der Kenner auf ihre verschiedenen Waren steigerten. Eine dritte Bühne auf der anderen Seite war noch unbesetzt, aber schon von einer Gruppe umgeben, welche auf den Beginn der Auktion wartete. Hier erkennen wir sogleich die Dienerschaft des St. Clairschen Hauses. Tom, Adolf und die andern. Und auch Susan und Emmeline, die mit bangem und niedergeschlagenem Gesicht ihr Schicksal erwarteten. Verschiedene Zuschauer, von denen jedoch vielleicht nicht alle zu kaufen gedenken, sammelten sich um die Gruppe, betasteten und untersuchten die Einzelnen und besprachen ihre verschiedenen Vorzüge und ihr Aussehen mit derselben Ungeniertheit, mit der sich eine Gruppe Jockeys über ein Pferd unterhält. »Hallo, Alf, was bringt dich hierher?« sagte ein junger Stutzer, indem er einem modisch gekleideten jungen Manne, der Adolf durch ein Augenglas betrachtete, auf die Achsel schlug. »Ach, ich brauche einen Kammerdiener und höre, dass St. Clairs Leute verkauft werden sollen. Ich dachte, ich wollte mir einmal seine Burschen ansehen.« »Mich soll keiner dabei ertappen, einen von St. Clairs Leuten zu kaufen. Sind alles verzogene Nigger ohne Ausnahme, unverschämt wie der Teufel«, sagte der andere. »Davor fürchte ich mich nicht«, sagte der Erste. »Wenn ich sie bekomme, will ich ihnen schon die Manieren austreiben. Sie sollen bald sehen, dass sie es mit einer anderen Art Herren zu tun haben, als Monseigneur St. Clair war. Auf mein Wort, ich werde den Burschen kaufen, sein Aussehen gefällt mir.« Du wirst finden, dass dein ganzes Vermögen nicht auslangt, ihn zu erhalten. Er ist ganz verwünscht verschwenderisch. Ja, aber Mylord wird finden, dass er bei mir nicht verschwenderisch sein kann. Man schickt ihn ein paar Mal in die Kalabuse und lässt ihn tüchtig durchdreschen. Ich sage dir, das bringt ihm einen Begriff von seiner Stellung bei. Oh, ich will ihn schon in die Schule nehmen, von oben und unten, das sage ich dir. Ich kaufe ihn, das ist abgemacht. Tom hatte sich mit banger Unruhe unter der Menge der ihn umdrängenden Gesichter nach einem umgesehen, den er gern hätte Master nennen wollen. Und, Leser, wenn du je einmal in die Notwendigkeit kommen solltest, unter 200 Menschen den aufzusuchen, der dein unumschränkter Eigentümer und Herr werden soll, so wirst du vielleicht so gut wie Tom sehen, wie wenige vorhanden sind, in deren Gewalt du nur mit einiger Seelenruhe fallen möchtest. Tom sah eine Unmasse Männer. Große, starke, brummende, kleine, zirpende, vertrocknete, dürre, harte Männer mit langen Gesichtern und jede mögliche Abart von stumpfen und alltäglich Aussehenden, die ihre Mitmenschen auflesen, wie man Späne aufliest, und sie mit demselben Gleichmut ins Feuer oder in einen Korb werfen, wie es ihnen passt, aber er sah keinen St. Clair. Kurze Zeit vor Anfang der Versteigerung drängte sich ein kurzer, breiter und kräftig gebauter Mann in einem karierten Hemde, das vorn auf der Brust offen war, mit ziemlich schmutzigen und abgetragenen Beinkleidern, durch die Umstehenden mit einem Eifer, welcher verriet, dass er in Geschäften kam. Er trat sogleich an die Gruppe heran und fing an, sie systematisch zu untersuchen. Von dem Augenblicke an, wo Tom ihn kommen sah, fühlte er eine sofortige Regung des Abscheus gegen ihn, der mit jedem seiner Schritte zunahm. Obgleich nicht groß, besaß er offenbar eine riesenmäßige Kraft. Sein runder Stierkopf, seine großen, hellgrauen Augen mit den zottigen, sandgelben Augenbrauen und das grobe, starre und von der Sonne gebleichte Haar waren, wie man gestehen muß, keine sehr einnehmenden Züge. Der breite, gemeine Mund steckte voll Tabak, dessen Saft er von Zeit zu Zeit mit großer Sicherheit und Explosionskraft ausspritzte. Die Hände waren sehr groß, stark behaart, sonnenverbrannt, sommersprossig und sehr schmutzig und mit langen, ekelhaft unreinlich gehaltenen Nägeln versehen. Dieser Mann nahm eine sehr ungenierte, persönliche Untersuchung der Partie vor. Er fasste Tom bei der Kinnlade und riss ihm den Mund auf, um seine Zähne zu sehen, ließ ihn den Ärmel aufstreifen, um seine Muskeln zu zeigen, drehte ihn um und ließ ihn springen und laufen. »Wo bist du her?« fragte er nach dieser Untersuchung. »Aus Kentucky, Master«, sagte Tom und sah sich um, als suche er einen Erlöser. »Was hast du dort gemacht?« »Habe Masters Farm verwaltet«, sagte Tom. »Ziemlich wahrscheinlich das«, sagte der andere kurz, während er weiterging. Einen Augenblick blieb er vor Adolf stehen, dann aber spuckte er eine Ladung Tabaksaft auf seine sorgfältig gewichsten Stiefel, ließ ein verächtliches »Hm« vernehmen und ging weiter. Dann blieb er wieder vor Susan und Emmeline stehen. Er fasste mit seiner schweren, schmutzigen Hand das Mädchen und zog es zu sich, fuhr ihr damit über Hals und Busen, betastete ihre Arme, besah ihre Zähne und schob sie dann wieder zurück gegen ihre Mutter, deren Duldergesicht die Leiden verriet, die ihr jede Bewegung des abscheuerregenden Fremden eingeflößt hatte. Das Mädchen war eingeschüchtert und fing an zu weinen. »Willst du ruhig sein, du Grasaff?« sagte der Auktionator. »Hier wird nicht geflennt, wenn der Verkauf beginnt.« Und nun begann der Verkauf. Adolf wurde für einen anständigen Preis dem jungen Herrn zugeschlagen, der vorhin die Absicht, ihn zu kaufen, geäußert hatte, und die anderen Sklaven St. Clairs fielen verschiedenen Käufern zuteil. »Nun kommst du dran, Bursche«, sagte der Auktionator zu Tom. Tom trat auf den Block und warf ein paar bange, besorgte Blicke um sich. Alles schien sich zu einem allgemeinen, wirren Lärm zu vermischen. Das geläufige Lobpreisen des Auktionators in Französisch und Englisch, die lebendig wetteifernden französischen und englischen Angebote, und kaum nach einem Augenblick ertönte der letzte Hammerschlag und der klar akzentuierte Drucker auf der letzten Silbe des Wortes »Dollar«, wie der Auktionator den Verkaufspreis ausrief und Tom übergab. Er hatte einen Herrn. Man schob ihn vom Blocke. Der untersetzte Mann mit dem Stierkopfe packte ihn an der Schulter, stieß ihn auf die eine Seite und herrschte ihn mit rauer Stimme an. »Da bleibst du stehen!« Tom konnte kaum zur Besinnung kommen, aber immer noch ging die Auktion lärmend weiter und bald englische, bald französische Gebote erschallten. Wieder schlägt der Hämmer zu. »Susan ist verkauft.« Sie tritt vom Block herunter, bleibt stehen und sieht sich lange um. Ihre Tochter streckt die Hände nach ihr aus. Voller Verzweiflung blickt sie den Mann an, der sie gekauft hat. Es ist ein achtbarer Mann von mittleren Jahren und wohlwollendem Gesicht. »O Master, bitte kaufen Sie meine Tochter!« »Ich täte es gern, aber ich fürchte, ich habe die Mittel nicht dazu«, sagte der Herr und sah mit schmerzlicher Teilnahme das Mädchen auf den Block treten und einen erschrockenen und schüchternen Blick auf die Menge werfen. Das Blut schießt ihr vor Scham in die fast farblose Wange, ihr Auge glüht von fieberischem Feuer und ihre Mutter stöhnt laut, wie sie gewährt, dass sie schöner aussieht als je. Der Auktionator erkennt seinen Vorteil und preist ihre Vorzüge geläufig in einem Gemisch von Französisch und Englisch und die Gebote steigern sich in raschem Wetteifer. »Ich will tun, was ich vernünftigerweise tun kann«, sagte der Herr mit dem wohlwollenden Gesicht, indem er sich in den Kreis drängte und mitbietet. In wenigen Augenblicken sind die Gebote über den Bereich seiner Börse hinaus. Er schweigt. Der Auktionator wird wärmer, aber die Gebote werden allmählich seltener. Jetzt wetteifern nur noch ein aristokratischer alter Bürger und unser Bekannter mit dem Stierkopf miteinander. Der Bürger tut noch einige Gebote, indem er verächtlich seinen Gegner misst, aber der Stierkopf hat Hartnäckigkeit und verborgene Länge des Geldbeutels vor ihm voraus und der Wettstreit dauert nur noch einen Augenblick. Der Hammer schlägt zu. Das Mädchen gehört ihm mit Leib und Seele, wenn Gott ihr nicht hilft. Ihr Herr ist Master Legree, der Besitzer einer Baumwollplantage am Red River. Sie wird unter dieselbe Partie mit Tom und zwei anderen geschoben und weinend fortgetrieben. Dem Herrn mit dem wohlwollenden Gesicht tut es leid, aber dann geschieht ja dasselbe jeden Tag. Man sieht bei diesen Versteigerungen beständig Mädchen und Mütter weinen, dem ist nicht abzuhelfen und so weiter. Und er nimmt seinen Kauf in einer anderen Richtung mit sich fort. Zwei Tage später remittiert der Advokat der christlichen Firma B. und Company, New York, das erlöste Geld. Auf der Rückseite der Tratte mögen sie die Worte des großen Zahlmeisters schreiben, welcher dereinst Rechnung von ihnen fordern wird. Wenn er nach dem Blute fragt, wird er nicht den Notschrei des Niedrigen vergessen. Ende von Der Sklavenspeicher. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowwings.com